Morning, my friends, we are back. Guten Morgen, meine Freunde, wir sind zurück. So let us continue with verse 12. Lasst uns mit Vers 12 weitermachen. So then, beloved ones, the flesh has no claims on us at all. So, meine Lieben, das Fleisch hat keinen Anspruch mehr auf uns. And we have no further obligation to live in obedience to it. Und wir sind nicht mehr verpflichtet, ihm gehorsam zu sein. How I love this statement. Wie liebe ich doch diese Aussage. Look, let's remind ourselves. Schau, erinnern wir uns. What does the word flesh mean? Was bedeutet das Wort Fleisch? Remember, I did a word study on the word flesh every single scripture in the New Testament. Erinnere dich, ich habe eine Studie über das Wort Fleisch gemacht, über jede einzelne Schriftstelle im Neuen Testament. And here is what I found out. Folgendes habe ich herausgefunden. The word is used interchangeably. It can mean a whole lot of things. Das Wort wird unterschiedlich verwendet und hat viele verschiedene Bedeutungen. And when Christians simply use it as describing our sinful nature, they are making a terrible mistake. Wenn Christen es einfach benutzen, um ihre sündhafte Natur zu beschreiben, machen sie einen schrecklichen Fehler. I tell you why. Ich sage dir warum. Because the Bible says Jesus came in the form of human flesh. Die Bibel sagt, dass Jesus in der Gestalt eines Menschen gekommen ist. Jesus did not come in the form of sinful nature. Jesus kam nicht in Gestalt der sündhaften Natur. He came in a human body. Er kam in einem menschlichen Körper. So I found out that flesh simply can mean our human body. Ich fand heraus, dass Fleisch einfach unseren natürlichen Körper bedeuten kann. Flesh can mean our sinful nature. Fleisch kann unsere sündhafte Natur bedeuten. But flesh can also mean our selfish nature. Fleisch kann aber auch unsere egoistische Natur bedeuten. That part that we just self-focused. Unser selbstsüchtiger, selbstbezogener Teil. So, let's look at this context. Lasst uns den Kontext anschauen. What is the whole context of Romans 8? Was ist der gesamte Zusammenhang in Römer 8? It's about the sinful nature. Es geht um die sündhafte Natur. The sinful nature who is not supposed to have power over us. Die sündhafte Natur, die keine Macht über uns haben sollte. But many times it does simply because we surrender to it. Manchmal hat sie Macht über uns, weil wir uns ihr ausliefern. And the teaching of Paul is that on the cross your sinful nature has been crucified. Paulus lehrt uns, dass deine sündige Natur am Kreuz gekreuzigt wurde. So look at verse 12. Schau Vers 12 an. Let's replace the word flesh with sinful nature. Ersetzen wir das Wort Fleisch durch sündhafte Natur. So then, beloved ones, the sinful nature has no claims on us at all. So, meine Lieben, die sündhafte Natur hat keinen Anspruch mehr auf uns. You know, when people say, oh, you make me so angry. Wenn die Leute sagen, du machst mich so wütend. The truth is, nobody in the world can make you angry. Die Wahrheit ist, dass niemand auf der Welt dich wütend machen kann. Nobody. Niemand. You are allowing your sinful nature to have a claim on you. Du erlaubst deiner sündhaften Natur, dich zu beherrschen. That's the truth. Das ist die Wahrheit. But we love to shift the blame on somebody else and think we have no control. Wir lieben es, die Schuld auf jemand anderen zu schieben und denken, wir haben keine Kontrolle. Once you understand that the truth is very simple. Wenn du einmal verstanden hast, ist die Wahrheit ganz einfach. My sinful nature has no more claim. Meine sündhafte Natur hat keinen Anspruch mehr. So that means, das bedeutet, nobody can make me sin. Dass niemand mich zur Sünde verleiten kann. Not you can make me angry and not you can make me sin. Du kannst mich nicht wütend machen. Du kannst mich nicht zum Sündigen verleiten. But look, schau. My sinful nature cannot make me sin anymore either. Meine sündhafte Natur kann mich auch nicht mehr zum Sündigen verleiten. Because it has no claim. It can't claim me. Sie hat keinen Anspruch. Sie kann mich nicht verleiten. So what happened? Was passiert? Suddenly, when I sin, I have to take full responsibility. Plötzlich, wenn ich sündige, muss ich die volle Verantwortung übernehmen. Because I have given a dead sinful nature claim over me. Denn ich habe einer toten, sündhaften Natur Anspruch über mich erteilt. But look what he continues to say. Schau, wie er weiterfährt. We have no further obligation to live in obedience to it. Wir sind nicht mehr verpflichtet, ihm gehorsam zu sein. What happened? Was passiert? We have this wrong understanding. Oft haben wir dieses falsche Verständnis, that we don't have any control, we have to obey our impulses. Dass wir keine Kontrolle haben und unseren Impulsen folgen müssen. We are the victims of our sinful nature. Dass wir die Opfer unserer sündhaften Natur sind. But the truth of the Bible is, aber die Wahrheit in der Bibel ist, you are not obliged to obey the sinful impulses. Dass du nicht verpflichtet bist, den sündhaften Impulsen zu folgen. You can choose to, du kannst dich dafür entscheiden, but you're not obliged. Aber du bist nicht verpflichtet. So what would happen if this mentality rises up in your heart? Was würde passieren, wenn diese Mentalität in deinem Herzen erwächst? Based on the truth of the Bible. Basierend auf der Wahrheit der Bibel. That when you feel tempted to sin, which the Bible says that we all do. Wenn du in Versuchung geraten würdest zu sündigen, und die Bibel sagt uns, dass wir das alle tun. Instead of saying, I must not sin, I must not sin, I must not sin. Anstatt zu sagen, ich darf nicht sündigen, ich darf nicht sündigen. Because like this you will always sin. Denn so wirst du immer sündigen. You know why? Weißt du warum? Because your focus now is on sin. Weil du dich jetzt auf die Sünde konzentrierst. What would happen if you would simply calm your heart and say this? Was würde passieren, wenn du einfach dein Herz beruhigen und Folgendes sagen würdest? I do not have any obligation to do this. Ich bin nicht verpflichtet, dies zu tun. Nobody can make me do it. Niemand kann mich zwingen, es zu tun. Nobody has any claim on me. Niemand hat irgendeinen Anspruch auf mich. And I'm not obliged to get angry. Ich bin nicht verpflichtet, wütend zu werden. I'm not obliged to do this, I'm not obliged to do that. Ich bin nicht verpflichtet, dies zu tun und ich bin nicht verpflichtet, das zu tun. I have no more obligation to give in to the flesh. Ich habe keine Verpflichtung mehr, dem Fleisch nachzugeben. Once I learned that when temptation comes to look away from the temptation and from the struggle against sin, sobald ich lerne, wenn die Versuchung kommt, von dieser Versuchung und vom Kampf gegen die Sünde wegzuschauen, but instead look at the cross, und stattdessen auf das Kreuz zu schauen, and as I look at the cross, I visualize in my own heart, und wenn ich dann auf das Kreuz schaue, ich mir in meinem eigenen Herzen vorstelle, that right there Jesus took the sinful nature with him. Dass Jesus genau dort die sündhafte Natur mitgenommen hat. And it can by no means ever have any claims and make me sin. Sie kann auf keinen Fall je einen Anspruch erheben, dass ich sündige. I do not have to pay the impulses. Ich muss den Impulsen nicht Folge leisten. And I can walk away from any temptation. Und ich kann jede Versuchung aus dem Weg gehen. You know, if we are really honest, wenn wir wirklich ehrlich sind, I mean honest to the depth of our heart, bis in die Tiefe unseres Herzens ehrlich sind, sometimes we don't want to do that. Wollen wir das manchmal nicht tun. Because we like the short pleasure that sin brings with us, with this. Weil wir das kurze Vergnügen mögen, das die Sünde mit sich bringt. So we have to be very honest. Wir müssen sehr ehrlich sein. Many times we have to say, oft müssen wir sagen, the truth is, deep down in my heart, I wanted to do it. Die Wahrheit ist, dass ich es tief in meinem Herzen tun wollte. I chose. Ich entschied mich, es zu tun. Now we can take responsibility for our choices. Nun können wir für unsere Entscheidungen Verantwortung übernehmen. Remember. Erinnere dich. No sinful nature has any claim. Keine sündhafte Natur hat irgendeinen Anspruch. Never are you obliged to obey it. Niemals bist du verpflichtet zu gehorchen. You have been set free. Du wurdest befreit. Walk in that victory. Geh in diesem Sieg. See you tomorrow. Bis morgen.